Ja, wir haben es gerade schon gehört und drüber geredet. Am kommenden Donnerstag will sich Legida nochmal versammeln, nachdem sie uns eine Weile verschont hatten. Und wir stehen ja jetzt kurz vor der Bundestagswahl und da dachte ich mir dann vorher, das kann doch kein Zufall sein, dass sie jetzt wieder da auftauchen. Ja, wir alle haben das in den letzten Tagen im Fernsehen ja auch schon gesehen. Die sozial benachteiligten Menschen in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland sind fürchterlich enttäuscht und um ihre sozialen Probleme zu lösen, fällt ihnen möglicherweise nichts Besseres ein, als sich AfD oder gar Legida zuzuwenden. Das ist beinahe so logisch wie den Multimilliardär Trump zu wählen, um soziale Probleme zu lösen. Ja, jetzt zu meinen Gästen von dem Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz. Ja, was denkt ihr auch, dass das Legida da auch so ein bisschen drum geht, von der Aufmerksamkeitsökonomie vor dieser Bundestagswahl so ein bisschen zu profitieren? Ja, genau, hast du ja schon gesagt, dass wir jetzt gerade sozusagen in der Situation sind, dass wahrscheinlich die AfD in den Bundestag einzieht und zwar mit einem ziemlich hohen Ergebnis. Und die AfD ist ja eine rassistische Partei, die ihre Wurzeln in der völkischen Ideologie hat, die irgendwie Verknüpfungen hat mit der identitären Bewegung und anderen Neurechten. Und sie und die ganzen rassistischen Demos in den letzten Jahren haben natürlich auch zu einer drastischen Diskursverschiebung beigetragen. Also es geht sehr viel um innere Sicherheit, Sicherheitsgesetze werden verschärft, das Grundrecht auf Asyl wird ausgehöhlt. Das kann man ja immer wieder sehen, so zum Beispiel dass jetzt auch die Abschiebehaft in Sachsen eingeführt werden soll. Und da versucht natürlich die AfD auch jetzt davon zu profitieren vor der Wahl und hier nochmal eine Demo anzumelden. Aber wir als Aktionsnetzwerk wollen denen natürlich nicht die Stadt überlassen und rufen da die Stadtgesellschaft auf, auch gerade vor der Bundestagswahl nochmal ein Zeichen zu setzen, weil die AfD und Legida sind eben kein normaler Bestandteil von einem Diskurs. Das sind gefährlich und das sind Rassisten. Und genau, wir wollen da ein Zeichen setzen und auch nochmal sagen, geht wählen, weil jede Stimme, die ihr nicht abgebt, die nützt der AfD. Und Legida war zuletzt, ja, ich weiß gar nicht, die letzte Demonstration auf Marsch war im Anfang des Jahres, oder? Im Januar. Das war ja so ein bisschen abgeflaut schon. Denkt ihr, es wird denen nochmal gelingen, hier Menschen zu mobilisieren? Nee, wir sind uns da relativ sicher, dass wir auf jeden Fall viel, viel mehr sind und dass das nur ein kleines Häuflein sein wird, ziemlich unbedeutend. Und das ist ja vielleicht auch eine Chance, vielleicht können wir dann einfach auch zeigen, dass wir auch eben viele Menschen da sind, die anders denken als Legida oder die AfD. Seht ihr da auch eine Chance, eine Demonstration zu machen, die was anderes zeigt? Also wir leben ja in Leipzig und Leipzig hat von Anfang an gezeigt, dass Gidas oder auch andere Rechte hier nicht unwidersprochen aufmarschieren können, also auch schon in der Vergangenheit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Legida nicht so viel auf die Straße bringt, zum einen, weil es in Leipzig einfach für die auch nicht attraktiv ist. Das haben wir auch am 18. März gesehen, als die Partei Die Rechte hier ihren kleinen Marsch veranstaltet hat. Das funktioniert in Leipzig nicht und hier fühlen die sich einfach auch nicht wohl. Im Unterschied zu anderen Städten in Sachsen ist das hier einfach keine Kaffeefahrt, sondern hier gibt es immer Widerspruch und das ist auch gut so. Kriegt ihr das auch so ein bisschen aus Dresden mit? Verfolge das zwar auch, aber so, dass man sich da so brennend für interessiert und manchmal gerät das so ein bisschen aus den Augen. Kriegt ihr das so mit, wie es gerade in Dresden mit Pegida so läuft? Also natürlich hat die Pegida-Bewegung dort auch abgenommen mit der Zeit, gerade auch durch den Zuspruch, den die AfD erlangt hat, also mit dem Einzug der AfD in bestimmte Landtage und anderes, hat sich einiges verschoben, sodass nicht mehr ganz so viele, aber immer noch aus meiner Sicht viel zu viele bei Pegida auf der Straße sind. Und es ist ziemlich traurig, dass in Dresden gibt es auch Aktivistinnen und Aktivisten, die wirklich jeden Montag sich dieser Pegida-Masse entgegenstellen und die verdienen unsere Solidarität und unsere Hochachtung. Mhm. Und ich denke, gerade wieder in diesem Moment macht Pegida gerade wieder einen komischen Abendspaziergang oder wie die das nennen. Und die Gruppen, die in Dresden dort dagegen auf der Straße sind, die sind ziemlich alleine, weil eben die Stadtgesellschaft sie alleine lässt. Und auch das sollte man immer wieder thematisieren, dass es nicht schön ist, was in Dresden passiert. Und den Menschen, die sich dort trotzdem entgegenstellen, also die verdienen Hochachtung. Ja, wo wir gerade bei der Solidarität sind. Vor kurzem war ja auch in Leipzig, soweit ich mitbekommen habe, so eine Gerichtsverhandlung gegen Menschen, die sich da eben zur Wehr gesetzt haben und Straßen blockiert haben. Da gab es dann Bußgelder. Könnt ihr darüber was erzählen? Ich hatte das nur so halb mitbekommen. Also es geht konkret um den 2. Mai 2016. Da gab es auch wieder einen Legida-Aufmarsch und natürlich Gegenprotest. Und manche Menschen haben es wörtlich genommen und haben Platz genommen auf der Straße. Der Legida-Marsch, den gab es trotzdem. Also sie konnten trotzdem laufen, mussten halt einen kleinen schlenkrig einen kleinen Umweg laufen. Es gab eine kleine Verzögerung, aber am Ende war es keine Verhinderungsblockade. Und umso erstaunlicher war, dass danach Bußgelder in Höhe von 300 bis 500 Euro den Menschen reinflatterten, und zwar 163 oder 162, ich habe die genaue Zahl gerade nicht parat. Und natürlich sind Menschen da in Widerspruch gegangen und jetzt laufen über 90 Verfahren vorm Amtsgericht. Also heute gab es gerade zwei Verfahren, es sind schon ein paar abgeschlossen. Und die Bußgelder wurden jetzt ganz oft reduziert, weil die sind wirklich unverhältnismäßig hoch, muss ich sagen. Es gab früher schon Bußgelder, die die Stadt Leipzig verhangen hat. Die waren ungefähr im Bereich 100 Euro. Plus Bearbeitungsgebühr, und jetzt waren es auf einmal 300, 400, 500 Euro, und das ist aus unserer Sicht unverhältnismäßig. Es haben auch viele Menschen an Ordnungsbürgermeister und an den Oberbürgermeister geschrieben und sich beschwert über die Höhe der Bußgelder, weil es, muss man dazu wissen, es ist eine Kannbestimmung. Das heißt, die Stadt Leipzig hätte im Zweifel gar keine Bußgelder verhängen können oder symbolische 50 Euro, 25 Euro, wäre alles möglich gewesen. Und ich finde, wenn man in einer Stadt aufruft zu Protest gegen Legida, wenn eine Stadt sagt, sie ist vielfältig, sie ist tolerant, dann ist es auch folgerichtig, wenn solche Sachen dann mit einem symbolischen Bußgeld geahndet werden und nicht mit solchen Horrorsummen von 300, 500 Euro für viele junge Menschen. Ja, das würde mich auch in Verzweiflung stürzen. Kann man da irgendwie die Menschen unterstützen? Also gibt es ein Spendenkonto oder? Genau, es gibt eine Initiative Dazusetzen, findet man im Internet, bei Facebook. Die organisieren praktische Hilfe. Sie sammeln auch Spenden für dann eben solche Sachen, die bezahlt werden müssen, eventuell Anwälte oder Verfahrenskosten. Sie machen auch solidarische Begleitung. Es gab gestern in Leipzig eine Demonstration von Dazusetzen, an der sich 100 Menschen beteiligt haben und sich solidarisch gezeigt haben und auch symbolisch nochmal an dem Ort der Blockade sich nochmal hingesetzt haben, Platz genommen haben und gezeigt haben, dass die Betroffenen nicht allein sind. Ja, was haben die so geplant da und was habt ihr geplant am nächsten Donnerstag? Also am nächsten Donnerstag steht noch nichts genau fest. Es gibt erstmal natürlich angemeldete Lagen. Legida möchte sich auf dem Parkplatz der IHK treffen und von dort über den Ring spazieren an den ihren postulierten Feinden vorbei, sozusagen am Rathaus. Ein Feind ist ja der Oberbürgermeister, dann an der Polizei, die sie ja auch schon vor einer ganzen Weile zum Feind erklärt haben. Und dann als Höhepunkt an der LVZ, weil die Presse haben sie ja generell von Anfang an zum Feind erklärt. Und dann sozusagen Abschluss auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz Höhe Stadtbibliothek. Es gibt nicht nur unsere Anmeldung von Leipzig einen Platz. Wir wollen starten auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz um 18 Uhr. Sind alle herzlich eingeladen. Wir haben eine Strecke angemeldet, die noch nicht vom Ordnungsamt sozusagen beauftragt wurde. Deswegen einfach immer mal auf unsere Facebook-Seite gucken oder Internetseite gucken, und ich bin mir sicher, in der Zeitung wird es auch stehen. Wir wollen natürlich gerne auch über den Ring laufen. Was feststeht, dass es eine Zwischenkundgebung geben wird an der runden Ecke. Das wäre Höhe und Sichtweite Auftakt von LEGIDA und wir werden auf jeden Fall enden, auch an der Stadtbibliothek auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, auch wieder Höhe und Sichtweite Abschlusskundgebung. Wir sind nicht die Einzigen, wie ich erwähnt hatte. Das Bündnis Willkommen in Leipzig hat der Thomaskirche am Mendelssohn-Portal angemeldet, auch 18 Uhr. Die würden sich dann unsere Demonstration anschließen. Und es findet parallel noch auf dem Richard-Wagner-Platz, für uns Refugees-Welcome-Platz, der Wahlkampfabschluss der Partei Die Linke statt, die sich hoffentlich dann auch unserem Protest noch anschließen werden. Wie gesagt, wir warten jetzt, wie das Ordnungsamt sich entscheidet, wem sie sozusagen die Ringroute gibt. Ich denke, wir haben viele Argumente für uns, aber man weiß halt nie, wie das sozusagen, wie es beschieden oder beauftragt wird. Und ihr macht das jetzt ja schon eine ganze Weile mit diesen Kooperationsgesprächen auch in Leipzig. Seid ihr da zufrieden damit, wie das hier in Leipzig läuft? Werdet ihr ernst genommen oder ist das doch immer noch schwierig? Das ist ja auch eure kostbare Freizeit, die ihr da opfert. Also es ist wesentlich besser geworden im Vergleich zu 2015. Es gab aber, ich sag mal, das hat immer so Wellenbewegungen. Wir sind natürlich nicht immer zufrieden, aber das liegt in der Natur der Sache, dass eine Ordnungsbehörde natürlich immer abzuwägen hat. Und ich gebe auch zu bedenken, wir sind in Sachsen. Und die sächsische Polizei sieht ja prinzipiell in allem immer eine Gefahr und scheinbar uns prinzipiell als Gefahr. Also es wird halt regelmäßig unterstellt, dass wir prinzipiell Blockaden immer im Sinn haben und prinzipiell jede Strecke blockieren wollen. Und natürlich ergibt sich auch aus dem Namen Leipzig einen Platz, dass wir den Rassistinnen und Rassisten durchaus den Platz nehmen wollen. Ja, dann können wir auf jeden Fall nur noch mal dazu aufrufen, da am kommenden Donnerstag, dem 21. September ist das, glaube ich, da sich noch mal hinzubewegen. Möchtet ihr noch was sagen? Ja, bitte? Genau. Also wir freuen uns natürlich über alle Leute, die kommen und möchten auch wirklich noch mal dazu aufrufen, 18 Uhr in die Stadt zu kommen und den Rassisten eben nicht den Platz zu überlassen, sondern zu zeigen, dass wir eine weltoffene Stadt sind und natürlich auch am 24. September wählen zu gehen, weil das sehr, sehr wichtig ist, damit unsere Demokratie erhalten bleibt. Ja, das wollen wir doch alle hoffen, weil das könnte denen ja auch wieder Auftrieb geben, oder wenn die AfD jetzt da in den Bundestag einziehen würde, denkt ihr, das ist eine Gefahr, dass die sich dann bestärkt fühlen? Ja, sicher, es ist eine Gefahr. Also man merkt das ja jetzt schon, wo die AfD halt in diesen Landesparlamenten ist, wie sehr sich dieser Diskurs verschoben hat und das ist auf jeden Fall eine Gefahr und wir werden nicht zulassen, dass das Normalität wird. Es soll nicht Normalität werden, weil es eben Rassisten sind und es gefährlich ist. Ja, dann bedanke ich mich schön bei euch beiden oder habt ihr noch abschließende Worte? Die abschließenden Worte sind: Kommt zum Platz nehmen.